Das Flugzeug setzte sich in Bewegung und rollte langsam Richtung Startbahn. Eine aparte, dunkelhaarige Stewardess erklärte unterdessen lächelnd die internationalen Sicherheitsbestimmungen und den sachgemäßen Gebrauch der Schwimmwesten. Er sah nicht hin, sondern starrte auf die Zeitung, die vor ihm auf seinen Knien lag. Eine andere Stewardess ging eilig durch den Gang und überprüfte, ob alle Passagiere den Sicherheitsgurt angelegt hatten und ob die Gepäckfächer über den Sitzen ordentlich verschlossen waren. Sie hatten ihre Startposition erreicht. Die Motoren heulten auf, das Flugzeug beschleunigte, raste immer schneller über die Piste und hob ab. Drinnen war es still geworden. Er sah aus dem Fenster auf die Startbahn unter ihm und hörte das rumpelnde Geräusch, mit dem das Fahrwerk eingezogen wurde. Draußen zogen bereits die ersten tiefhängenden Wolken vorbei. Mit einem kleinen, dezenten Gong erlosch die Anzeige »Fasten Seatbelt«. »Guten Tag, meine Damen und Herren, Kapitän Harald Müller und seine Crew begrüßen Sie herzlich auf dem Flug von Berlin nach Barcelona. Wir haben unsere vorgesehene Reisehöhe erreicht, das Wetter ist gut und die voraussichtliche Flugzeit wird circa 2 Stunden und 10 Minuten betragen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug.« Er schaute auf die Uhr und fröstelte.